Du bist wirklich mein Freund, George. Siehst du? Du bist eben zu misstrauisch, Mashti. Ich habe hier noch einen Schlüssel von Clorinde. Geh zu ihr. Sag ihr, dass ich nie mehr komme. Es braucht dich nicht zu kümmern, wie mir dabei zumute ist. George, wenn du noch nicht darüber hinweg bist, die Freundschaft ist mir etwas Heiliges. Nein, nein, kümmere dich nicht um mich. Aber bitte enttäusche mich nicht und heirate sie auch. Danke, George. Danke. Ich bin ein alter Fuchs. Ich habe immer das Gefühl, man will mich betrügen. Aber einen Freund wie dich, so einen Freund gibt es nicht mehr. Mein lieber Mashti, da hast du, ohne es zu wissen, etwas sehr Tiefes gesagt. Also, geh zurück ins Maxim. Sonst werde ich auch noch sentimental. Hast du den Schlüssel? Ja, ja. Da, danke. Ja. Schon gut. Das ist niederträchtig. Haben Sie schon wieder an der Türe gelauscht? Judas! Jetzt fühle ich mich eigentlich wieder recht gut. Sie sind der abscheulichste Mensch, dem ich je begegnet bin. Weil Sie noch nie gereist sind, Cypo. Ich bin nicht abscheulicher als jeder andere. Ich tue nur das, wozu ich Lust verspüre, während sich die anderen mit dem stillen Wunsch begnügen. Tun Sie nie etwas, wozu Sie Lust haben? Entledigen Sie sich Ihrer Seele, Cypo. Vergessen Sie Ihren Stolz und alle diese lächerlichen Dinge, an die Sie sich sonst immer klammern, nur weil Sie sich bei aller Mittelmäßigkeit unbedingt als Mensch fühlen wollen. Vergessen Sie Ihre schönen, immer weißen Handschuhe, das Abonnement für den Autobus, die guten Bücher und die edlen Gedanken. Legen Sie Ihre Brille ab und Ihre drei Unterröcke. Ganz nackt müssen Sie sein, Cypo. Nur noch ein willenloses Etwas. Monsieur. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit dem jungen Mann fertig werden soll. Er läuft herum wie ein Tiger. Ich traue mich schon gar nicht mehr durch das Vorzimmer. Das scheint mir ja ein sehr ungebärdiger Bewunderer zu sein. Führen Sie ihn schneller rein, Annette. Ja, Monsieur. Sie sind ein Ungeheuer. Ein Tier. Ich habe Mitleid mit Ihnen. Nein, das denn doch nicht, kleine Jungfrau. Das erlaube ich nicht. Ich werde immer Mitleid mit Ihnen haben. Weil ich sie liebe. Aber der Himmel hat vielleicht kein Mitleid mehr und schickt ihnen eines Tages eine Strafe. Lassen Sie den Himmel aus dem Spiel, Cypo. Mit dem muss ich selbst verhandeln. Darf ich bitten, Monsieur? Treten Sie ein, junger Freund. Ich musste Sie sehr lange warten lassen. Ich bitte um Entschuldigung. Aber ich hatte heute einen besonders arbeitsreichen Tag. Was kann ich für Sie tun? Aber nehmen Sie doch Platz, bitte. Ich will mich nicht setzen. Ich heiße Fabrice de Simieux. Der Name sagt Ihnen wohl nichts. Nein, obwohl er mir bekannt vorkommt. Meine Mutter hieß Guylaine de Simieux mit ihrem Mädchennamen. Sie hat nie einen anderen gehabt. Deshalb heiße auch ich so. Es ist möglich, dass ich jemanden mit diesem Namen gekannt habe, aber bestimmt weiß ich es nicht. Aber ich weiß es. Genau vor 25 Jahren besuchte meine Mutter die Malklasse an der École des Beaux-Arts. Besonders im Aquarellieren war sie sehr begabt. Ein Theater hatte einen Bühnenbildwettbewerb ausgeschrieben für ein Ballett. Sein Autor waren Sie. Ach, ich glaube, es war sogar Ihr erstes Werk. Meine Mutter gewann diesen Wettbewerb. Mein Gott, ist das alles lange her. Guylaine de Simieux. Aber natürlich, wo hatte ich nur mein Gedächtnis? Freilich, ich habe Ihre Mutter sehr gut gekannt. Wie geht es ihr denn? Sie ist tot. Oh, Verzeihung. Das konnte ich nicht ahnen. Anzeigen wurden nicht verschickt. Sie war seit langem mit ihrer ganzen Familie überworfen. Und mit der sogenannten Gesellschaft hatten wir keinen Umgang. Mademoiselle Guylaine de Simieux ist gegangen, wie sie gelebt hat. Ohne Aufsehen, ohne Lärm. Hat sie nicht geheiratet? Nein. Das ist schade. Es tut mir leid, dass Ihre Mutter ein so schweres Leben gehabt hat. Hätte ich es gewusst, hätte ich ihr selbstverständlich nach besten Kräften geholfen. Ich bin nicht gekommen, weil ich etwas von Ihnen will, sondern weil ich Sie töten muss. Soll das ein Scherz sein? Nein. Meinen Sie, es ist lustig, wenn man jemanden töten muss? Aber ich habe es geschworen, mit 10 Jahren, und ich bin gewohnt, mein Wort zu halten. Sie grüner Lausbub, Sie kriegen gleich ein paar Ohrfeigen. Man kann doch nicht einfach in ein Haus eindringen und wildfremden Leuten eine Szene machen, das ist doch lächerlich. Schön, ich habe Ihre Mutter verführt, aber schließlich ist das jetzt 25 Jahre her. Was fällt Ihnen denn ein, nach einem Vierteljahrhundert wie vom Mond gefallen, hier aufzutauchen? Vorher kannte ich Ihre Adresse nicht. Ich habe Ihren Namen erst nach Mutters Tod erfahren. Und was beweist Ihnen, dass Ihre Mutter in diesen 25 Jahren keinen anderen Liebhaber gehabt hat? Die Ehre. Mama hatte sehr viel Ehrgefühl. Das ist zu einfach. Nein, es ist schwer. Es ist sogar ungeheuer schwer, glauben Sie mir. Meinen Sie, ich hätte nichts Besseres zu tun, als Sie umzubringen? Ich wollte heiraten und sollte vorher noch mein Doktorexamen ablegen. Also dann machen Sie mir gefälligst das Vergnügen und heiraten Sie zuerst. Das ist immer eine gute Idee. Dann machen Sie Ihren Doktor und vergessen Sie diese Hirngespinste. Brauchen Sie Geld? Nein. Was brauchen Sie denn? Meine Ehre. Ah. Gehen Sie ein paar Schritte zurück, ich will Sie nicht aus der Nähe erschießen. Also was machen Sie denn da? Ja, schließlich. Was soll denn das? Schließlich sind Sie mein Vater. Sind Sie verrückt geworden? Oh. Oh. Na, warten Sie. Na, wieso fallen Sie denn um? Ich habe doch noch gar nicht geschossen. Na was? Wo sind denn die Patronen geblieben? Das hat Margret getan. Monsieur Ornifel muss ein verdammt schlechtes Herz haben. Ja, kein Zweifel, das ist die bischofsche Krankheit. Er hat Glück, dass er es mit einem Arzt zu tun hat. Ich habe noch Kampferöl im Wagen. Ich werde ihm eine Spritze geben. Ich bin ganz nackt. Nur noch ein willenloses Etwas. Mein lieber Fabrice, wenn ich es mir überlege, wäre ich sehr gerne ein guter Vater geworden. Aber das Schicksal hat mir diese Freude bis zum letzten Augenblick versagt. Nun ja. Aber hole mir jetzt deine kleine Verlobte herauf, die du im Wagen erfrieren lässt. Das arme Kind ist sicher schon in hellster Aufregung, dass du so lange brauchst, mich umzubringen. Ja. Meine lieben Freunde, ich war sehr schlecht zu euch. Doch, widersprecht mir nicht. Im Übrigen widersprecht ihr ja auch gar nicht. Ich spreche vor allem von dir, Ariane. Streng dich jetzt nicht an, George, ich bitte dich. Deine Ärzte haben versprochen, dass sie gleich nach dem Ball hier sein werden. Der junge Mann hat ja selbst zugegeben, dass er seinen Doktor noch nicht gemacht hat. Man sollte also seine Diagnose mit einiger Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Nein, er hat mir alles in einem kleinen Buch gezeigt. Ich habe mich zwar noch nie so gut gefühlt, aber das ist ein sehr schlechtes Zeichen. George, ich bitte dich, hör jetzt mit diesem Theater auf. Du machst mich ja verrückt. Keine Tränen, meine Liebe. Unser ganzes Leben war nur eine beschwingte Komödie. Diesen Ton wollen wir durchhalten. Du bist der einzige Mensch, den ich je geliebt habe. Muss ich dir dafür danken, George? Ich habe dich sicher sehr unglücklich gemacht. Nicht eigentlich unglücklich, nur ratlos. Ratlos? Ja. Weil du alles sein kannst, George. Der beste und der schlechteste Mensch von einer Sekunde zur anderen. Ja, oft zur gleichen Zeit, je nachdem, woher der Wind weht. Und das hat mich oft ein wenig erschreckt. Seit 10 Jahren laufe ich in diesem Haus herum, reiche unseren Freunden den Tee, gebe den Dienstboten Anweisungen, kaufe mir sorgfältig alle die Kleider, mit denen ich versuche, trotz allem recht schön zu sein. Ich lächle den ganzen Tag, sodass mir abends die Wangen wehtun. Aber nie getraue ich mich, meine Arme um etwas zu schließen, weil ich Angst habe, ins Leere zu greifen. Auf die Dauer ist das ein etwas seltsames Gefühl. Mach mir keine Vorwürfe, Ariane. Du hast dir so viele Vorwürfe von anderen Frauen anhören müssen, George. Da sind die meinen doch recht bescheiden. Aber sie sind präzis. Mastü, alter Gauner, wir haben beide vieles gut zu machen. Fangen wir gleich an. Ich habe dir einen gewissen Schlüssel gegeben. Ja. Gib ihn mir zurück. Ja. Hier, Danke. Behältst du ihn für dich? Das wird sich finden. Zunächst einmal müssen wir Ordnung schaffen. Und wenn wir Ordnung haben, dann treffen wir Entscheidungen. Allein, Fabrice? So, antworte doch. Hast du die Sprache verloren? Wo ist sie? Sie ist fort. Das hat uns gerade noch gefehlt. Nimm dich zusammen, Fabrice. Du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren. Sie wird eben gegangen sein, weil es ihrem Wagen zu kalt war.